keepers me around. It's hard to be. I said, ooh yeah. So the shield talk for the most broken tools. It's hard to be. Change has gone. It's hard on my soul. Under my son, this society needs that other girl. It's on the beat. I say, ooh yeah. I wish you talk for the spoken tunes. On to me. Change has gone. She's out of my song. It's a Siamese cat of a girl. Under my song, the sweetest bat in the world. It's not for me. I said, ooh yeah. The wish you talk, heard and I spoke to it's not for me. Beckenbauer. Das war zur Abwechslung mal ein Stück von The Beatles und jetzt spielen wir mal ein Stück von Engelfunke. Stück trägt den Titel Lass mich raus, drin ist warm. Also das Lied ist im Winter geschrieben, gell? Bei minus 14 Grad. Bei minus 14 Grad, jawohl. Es war ziemlich schwer zu lesen am Anfang. Im Mola ist der Text halt eben nicht eingefallen über den ganzen Winter, aber der schafft ja auch ab und zu im Schlachthof. Da hat er sich im Sommer halt eben bei 14 Grad im Schlachthof im Kühlhaus gesetzt und hat er den Text vollendet. Ich fange hier an.